Die Delegation der Volksversammlung der Präfektur Nagano zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas in Japan, die in der TVRK weilt, widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Der Vorsitzende der Versammlung Murayama Tomohiko, der die Delegation leitet, übergab am 7. August einem koreanischen Mitarbeiter das Geschenk.